Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. September 1919. Die Bezieher der Sonntagszeitungen staunen nicht schlecht über das, was sie in ihren Blättern zu lesen bekommen. In der in Wien erscheinenden Freien Neuen Presse zum Beispiel steht auf Seite 1 ein Artikel mit der Überschrift: Ein abenteuerliches Unternehmen D'Annunzios zur Rettung Fiumes. Große Erregung in Italien. Besorgnisse wegen der Folgen. Den Namen D'Annunzio muss der Zeitungskorrespondent damals seinen Lesern nicht eigens erklären. Ganz Europa kennt den exaltierten Poeten, der in seiner Heimat als Genie verehrt wird. Aber was der Dichter im Jahr 1919 in jenen Septembertagen in der Adria-Hafenstadt Fiume veranstaltet, hat mit Literatur wenig zu tun. Gabriele D'Annunzio ist gestern zur Rettung Fiumes an der Spitze einer Schar von ihm selbst geworbener Freiwilliger in Fiume eingezogen. Man sagt, dass es zumeist Grenadiere seien, die Fiume vor kurzem verlassen mussten. Eine weit größere Zahl Freiwilliger werde unmittelbar folgen. Zweieinhalbtausend Mann, an deren Spitze der Dichter Gabriele D'Annunzio steht, kommen mit Lastwagen an die Adriaküste. Grenadiere, Infanteristen und Freischärler, sogenannte Arditi, ziehen am 12. September gegen 11 Uhr Vormittag in die Adriastadt ein. Rijeka ist der kroatische Name der Stadt, an deren Rändern überwiegend Kroaten leben, während die Altstadt hauptsächlich von Italienern bewohnt wird. Fiume heißt die 50.000 Einwohner zählende Stadt bei den italienischen Nationalisten. Und dieses Fiume, so berichten es Augenzeugen, fällt an jenem Freitag in einen Freudentaumel, als D'Annunzio sich zum Kommandante der Stadt aufschwingt. Schreiend und weinend verfolgt die Menge den Kommandante, der unter einem Regen von Blumen verschwindet. Frauen, Mädchen und Mägde schluchzend vor Freude halten sich am Auto fest. Unter einem orkanartigen Applaus und einem nicht enden wollenden Regen von Blumen durchqueren die Befreier triumphal die Viale Italia. Aber nicht alle sehen D'Annunzio als Befreier. Fiume oder Rijeka? Die Frage nach der Zukunft der Hafenstadt, die bis 1918 zum ungarischen Teil der Habsburger Monarchie gehört hat, ist kurz nach dem Ersten Weltkrieg noch ungewiss. Soll sie künftig neutral bleiben oder zu Italien gehören? Oder wird sie endgültig dem eben entstandenen Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen zugeschlagen werden? Diese Fragen werden bei den Pariser Friedensverhandlungen erörtert, als die 2500 italienischen Freischärler in Fiume einmarschieren, um Tatsachen zu schaffen. D'Annunzios Aktion ist für die einen politische Provokation, für die anderen patriotische Heldentat. Und wieder andere sehen in ihr nur den pathetischen Operettenputsch eines alternden Dichters. In der Tat, Gabriele D'Annunzio ist mit seinen 56 Jahren nicht mehr der Jüngste, aber er ist begeisterungsfähig und kann andere begeistern. Klein, kahlköpfig, auf einem Auge blind, also nicht gerade das, was man gemeinhin als schön bezeichnet, verfügt der Dichter dennoch über eine große Ausstrahlung. D'Annunzio? Am 12. März 1863 in Pescara in den Abruzzen als Sohn eines reichen Landbesitzers geboren, stammt aus der tiefsten Provinz Italiens. Doch er ist ehrgeizig und zielstrebig. Als junger Mann heiratet er eine Adlige und steigt auf in die höhere Gesellschaft. Er, der schon damals als 16-jähriger Gymnasiast Gedichte publiziert, gelangt 1890 mit dem Gedichtband Canto Novo zu erster Bekanntheit. Danach beginnt er, Romane zu schreiben und die europäischen Salons unsicher zu machen. D'Annunzio ist ein Frauenheld, immer schon gewesen, auch nach seiner Heirat. Die Schönsten der Schönen und Reichen, von der Adligen bis zur berühmten Schauspielerin, erliegen dem Charme des Poeten. Denn er kann vor allem eines, gut reden. Und dieses Können nutzt er bald auch politisch. D'Annunzio, ein Liebhaber von Flugzeugen, schnellen Autos und Windhunden, war wegen seines aufwendigen Lebenswandels hoch verschuldet und hatte Italien für 5 Jahre verlassen müssen. Erst 1915 kehrt er aus Frankreich zurück und beginnt sofort für den Kriegseintritt zu trommeln. Am 17. Mai 1915, also 6 Tage bevor Italien Österreich-Ungarn den Krieg erklärt, hält der Dichter eine flammende Rede auf der Tribüne des Kapitols in Rom. Römer, Italiener, lasst uns alle Fahnen hissen. Lasst uns vertrauensvoll wachen, standhaft ausharren. Hier, wo am Tempel der Fides Germanicus die Trophäen seiner Siege über die Germanen emporhob und der Sieger Octavian die Unterwerfung des gesamten Mittelmeeres unter Rom verkündete. Von diesem Nabel des Triumphs aus bieten wir uns selbst dem Vaterland dar. Feiern wir das freiwillige Opfer. Greifen wir die Verheißung auf und rufen: Es lebe der Krieg! Es lebe Rom! Es lebe Italien! Die Menge tobt und der Dichter D'Annunzio wird endgültig zum Volkshelden der patriotischen Massen. Warte nennen sie ihn, den Propheten. Denn D'Annunzios Propagandareden haben einen religiösen Charakter. D'Annunzio, ein großer Verehrer Nietzsches und Richard Wagners, predigt in seinen Reden die neue Religion, die völkisch-nationalistische, die Religion des Übermenschen, der sich für das Vaterland opfert. Der Schriftsteller hat ein Gespür für theatralische Aktionen und pathetische Reden. Er weiß, was bei seinen Landsleuten ankommt. Und so prägt D'Annunzio auch zahlreiche Schlagworte. Vittoria mutilata, der verstümmelte Sieg, ist eines der wirkungsvollsten und bekanntesten in jenen Tagen. D'Annunzio will damit sagen, Italien gehöre zu den Siegermächten des Krieges und habe 600.000 Kriegstote zu betrauern. Aber es bekomme nicht, was ihm zustehe. Deshalb sei der Sieg ein verstümmelter. So dachten damals die meisten italienischen Nationalisten. Im Londoner Geheimvertrag von 1915 war nämlich vereinbart worden, dass Italien bei einem Sieg der Alliierten weitreichende Gebietsgewinne erhalte. Die Alpengrenze sollte bis zum Brenner reichen und Südtirol mit einbeziehen. Libyen und Eritrea sollte es auch hinzubekommen. Und dazu noch Istrien und Dalmatien. Die Stadt Fiume an der oberen Adria wurde davon aber ausdrücklich ausgenommen. Nach dem Krieg freilich, im Februar 1919, fordert plötzlich das neu entstandene Jugoslawien für sich große Teile jenes Territoriums, das im Vertrag von London Italien zugesprochen worden war, nämlich Istrien, Triest und Dalmatien. Der amerikanische Präsident Woodrow Wilson will, dass Italien auf Fiume und Dalmatien verzichtet. Italien ist bereit, Fiume abzugeben, wenn alle anderen Punkte des Londoner Vertrags erfüllt werden. Aber Wilson bleibt hart. Deshalb verlassen der italienische Ministerpräsident Orlando und sein Außenminister unter Protest die Konferenz, was Italiens Position erheblich schwächt. Währenddessen werden in der italienischen Presse und auf den Straßen Italiens die Stimmen lauter, die eine Annexion Gesamtdalmatiens einschließlich Fiumes fordern. Und in Fiume selbst schmieden italienische Einwohner auch schon Pläne. Nino Hostventuri, ein Mitglied des Nationalrates in Fiume, gilt als Vater der Idee, die Stadt mit einer paramilitärischen Aktion zu befreien. Man beginnt mit dem Aufbau einer Fiume-Legion und trägt im Mai 1919 dem patriotischen Dichter D'Annunzio das Kommando einer Fiume-Aktion an. D'Annunzio kündigt dem Nationalrat von Fiume in einem Telegramm sein Kommen an. Obwohl Fiume nach dem Ersten Weltkrieg gar nicht auf der Wunschliste Italiens steht, wird es im Sommer 1919, nicht zuletzt durch geschickte Eigenwerbung der italienischen Bürger der Stadt, zu einer nationalen Angelegenheit. Fiume wird zum Symbol, zur Ehrensache, zum nationalen Kultobjekt. Und bald lautet das Motto: Fiume o morte! Fiume oder Tod! Am 6. Juli 1919 kommt es zu einem Feuergefecht zwischen italienischen und französischen Truppen. 13 Tote und viele Verletzte gibt es auf Seiten der Franzosen. Daraufhin setzen die Alliierten eine Vier-Mächte-Kommission ein. Die Stadtregierung soll ersetzt und die Fiume-Legion aufgelöst werden. Die sardischen Grenadiere werden aus der Stadt abgezogen und in der Nähe von Triest in Ronchi stationiert. Und damit beginnt die Impresa Fiumana, das Unternehmen Fiume. Der Dichter D'Annunzio wird zum Soldatenführer. Er verlässt am 11. September Venedig auf dem Seeweg in Richtung Ronchi, wo die abgezogenen Grenadiere warten. Von Ronchi aus beginnt der Abmarsch. Mit 40 gestohlenen Lastwagen fahren die Soldaten und Freischärler in Richtung Fiume. Auf dem Weg schließen sich zahlreiche Freiwillige an. D'Annunzio schreibt noch einen Brief an einen gewissen Benito Mussolini, er möge die Aktion doch mit allen Kräften unterstützen. Mussolini kann sich dem Anliegen des Nationalhelden natürlich nicht verweigern, aber er will ihm auch nicht die Führerschaft überlassen. Schließlich hatte Mussolini ein halbes Jahr zuvor, am 23. März, die sogenannten Fasci di Combattimento gegründet. Dieser Zusammenschluss von ehemaligen Frontkämpfern, Kriegsbefürwortern, Sozialisten und Syndikalisten wird zur Keimzelle des Faschismus. Unter der Leitung des Führers Benito Mussolini, der sich nach der Macht sehnt. Aber noch steht der Duce ganz im Schatten des Dichterfürsten Gabriele D'Annunzio, sagt Martin Baumeister, Professor für Europäische Geschichte in München. Zur Zeit der Gründung dieser Fasci war D'Annunzio die prominente Figur, der in der Öffentlichkeit, und man muss sich vorstellen, in der Zeit ohne eben Fernsehen, das Kino wirkte da noch nicht richtig, trotz dieser beschränkten medialen Reichweite eine enorme Ausstrahlung entfaltet hat. Und das lag nicht zuletzt an seinen sehr effizienten Massenauftritten. D'Annunzio, der Prophet des Vaterlandes, geriert sich als politischer Führer. Konservative, Nationalisten, Syndikalisten, Kommunisten oder Futuristen, aus allen Gruppierungen kommen Anhänger und Sympathisanten, die D'Annunzios Abenteuer von Fiume unterstützen. Es kursiert sogar die Idee, bis nach Rom zu marschieren und die liberale Regierung zu stürzen. Es bleibt aber bei der Idee. Erst später wird sie ein anderer wieder aufgreifen, der Faschistenführer Mussolini mit seinem Marsch auf Rom. D'Annunzio hingegen baut die italienische Regentschaft am Quarnero aus. In der Bucht zwischen Istrien und Kress hält der Kommandante für die kommenden 16 Monate die Fäden fest in der Hand. Also in dieser kurzen Phase, Erster Weltkrieg bis 1920, ist er mehr als eine Marionette. Ihm gelingt es sogar eben, das politische und das militärische Establishment herauszufordern. Also es ist ja eigentlich eine unglaubliche Geschichte, dass da einer sich selbstständig mit ein paar Freiwilligen aufmacht, eine Stadt in fremdem Territorium zu erobern im Namen Italiens gegen den Willen der politischen und der militärischen Führung und dass das Ganze dann sogar über ein Jahr lang hält. Das ist zumindest ungewöhnlich. Besonders ungewöhnlich aber ist der Herrschaftsstil des Kommandanten. Von Verwaltung oder geregelten Politikgeschäften hält der Dichter nicht viel, das langweilt ihn. Er will die Show, das heroische Theater. Silenzio, che parla Gabriele D'Annunzio. Un'altra gioventù, quella del capitano dei reali carabinieri Vittorio Bellifanni, è abbattuta. Un'altra vita è tronca, un'altra fossa è scavata, un'altra croce è infissa. E non di meno, anche in questo nuovo funerale, noi combattenti non defloriamo la morte, ma esaltiamo la vita. Non conduciamo un lutto, ma celebriamo un trionfo. Uniformierte Aufmärsche und patriotische Reden vom Balkon des Gouverneurspalastes, große, rauschhafte Feste in den Straßen von Fiume, Paraden, Fackeln, Standarten, Fahnen und Rituale. Das ist die Welt der Zeichen und Symbole, die Welt des Ästheten und Dichters D'Annunzio, für den Politik Teil eines Gesamtkunstwerkes sein soll. Er hatte seine Freiwilligen um sich geschart, mit denen er die Stadt Fiume besetzt hatte, mit Kampfschreien, also einem griechisch-römischen Schrei, eia, eia, lalala, also das klingt eher lustig für uns. Das fließt alles in den Faschismus ein. Ein bestimmtes Auftreten der Uniformierung auch und überhaupt auch diese Auftritte auf dem Balkon, für die dann Mussolini später berühmt wird, das kommt alles von D'Annunzio, auch diese Rhetorik des Opfers, die sehr christlich aufgeladen ist. In den Straßen Fiumes ertönt das alte Studentenlied, die Giovinezza. Und dazu D'Annunzios erfundener Kampfruf, Eia, Eia, Alala. Beide werden später zu Ehren kommen, als offizielle Hymne und als Schlachtruf des italienischen Faschismus. Salve popolo d'eroi, salve patria in D'Annunzios Legionäre tragen in Fiume schon die Schwarzhemden, Kniebundhosen und Fesmützen samt Quasten, wie später die Faschisten. Auch die altrömischen Liktorenbündel, die Adler mit gespreizten Flügeln und die Totenköpfe sind als Symbole schon zu sehen. Und man reckt auch schon den rechten Arm in die Höhe zum römischen Gruß, ebenfalls eine Erfindung D'Annunzios. Der Kommandante selbst tritt mit seinem Massenpublikum gern in einen Dialog. »A qui Italia? Wem gehört Italien?« ruft D'Annunzio vom Balkon in die Menge. Und das Volk schreit zu ihm hinauf, »A noi! Uns!« Benito Mussolini wird all diese Zeichen und Rituale später übernehmen. Gabriele D'Annunzio mit seinem Gespür für Ästhetik, Dramaturgie und Theatralik ist also der frühe Requisiteur und Zeremonienmeister des Faschismus. Und er ist überzeugt, nur er als Dichter kann die Rolle des vaterländischen Propheten einnehmen. Jedes neue Leben eines edlen Volkes ist eine lyrische Anstrengung. Jedes gemeinsame schöpferische Gefühl ist eine lyrische Kraft. Aus diesem Grund ist es gut und ist es richtig, dass der Interpret heute ein bewaffneter Poet ist. In Fiume geht es also nicht nur um Requisiten und Rituale, um lyrische Anstrengungen und theatralische Auftritte. Es geht auch um politische Inhalte, sagt der Historiker Martin Baumeister. Es ging um einen radikalen Nationalismus, es ging um die Stärkung und Wiedergeburt der italienischen Nation, deren Einheit im Ersten Weltkrieg zwar gefördert war, aber deren Ziele nicht erreicht worden waren. Diese ganz starke Verbindung mit dem Risorgimento, mit der nationalen Bewegung des 19. Jahrhunderts, eine Bewegung, eine bestimmte Verbindung auch mit Anliegen der Linken, das findet man alles bei D'Annunzio schon. Fiume ist ein nationales Symbol. Um rationale Ziele geht es bei der ganzen Aktion nur am Rande. Auch wenn das Mailänder Großkapital D'Annunzio sponsert, weil es sich durch die Besetzung der Stadt und ganz Dalmatiens Handelsvorteile verspricht. Die wirtschaftlichen Interessen aber sind eingebettet in einen politischen Plan, meint Martin Baumeister. Es ginge schon darum, also so einen großitalienischen Raum im Mittelmeer zu schaffen, um damit auch das gesamte Meer zu kontrollieren, die Handelswege zu kontrollieren. Also da gibt es natürlich auch ökonomische Interessen, die mit reinspielen, die jetzt nur bei D'Annunzio nicht so ausgeprägt oder prominent sind. Mir scheint schon so zu sein, dass diese Ästhetisierung der Politik bei D'Annunzio mehr ist als nur ein Überbau. Das ist eigentlich sein Kern. Das ist nicht nur Fassade, das ist das, was er zu bieten hat und was er machen will. Und was nicht ausschließt, dass dann unterschiedliche, auch ökonomische Interessen sich versuchen, seiner zu bemächtigen. In Fiume selbst ist die wirtschaftliche und soziale Lage alles andere als gut. Krankheit, Arbeitslosigkeit und Gewalt auf den Straßen prägen den Alltag der Bewohner. Die See- und Landblockade macht die Situation in der Stadt noch schlimmer. D'Annunzios Experiment lebt bald nur noch von den Spenden, die in Italien für Fiume gesammelt werden, und vom Kapern fremder Schiffe. Fiume wird zum Piratennest, und D'Annunzio richtet sogar ein Amt für Handstreiche ein, das die Überfälle koordiniert. Dennoch verschlechtert sich die soziale Situation in den 16 Monaten des Experiments zusehends. Bald schon herrschen Hunger und Kälte, der Müll liegt in den Straßen, Seuchen drohen, es kommt zu Typhus und im September 1920 treten sogar Fälle von Pest auf. D'Annunzio kann sich trotz dieser miserablen Zustände an der Macht halten. Er appelliert an die Ehre und die Opferbereitschaft seiner Legionäre und des Volkes von Fiume. Ich wünsche von der Stadt des Lebens einen Akt des Lebens. Gründen wir in Fiume d'Italia, an der Ostmark von Italien, den freien Staat von Carnaro. Das Volk baue ihn, der Legionär konstruiere ihn. Der freie Staat von Carnaro. Dahinter verbirgt sich der Plan, eine neue Verfassung für Fiume auszuarbeiten. Unter D'Annunzios Herrschaft dient seit Anfang 1920 ein gewisser Alceste de Ambris als Kabinettschef. Er soll die Arbeiterschaft einbinden. Denn de Ambris steht politisch weit links, ist ein echter Bürgerschreck. De Ambris ist ein Vertreter des Syndikalismus, also der revolutionären Gewerkschaftsbewegung. De Ambris arbeitet für Fiume eine Verfassung aus, die zu den modernsten ihrer Zeit gehört. Die Carta del Carnaro, wie sie genannt wird, ist sehr demokratisch. Mann und Frau sind gleichgestellt, Versammlungspresse und Gedankenfreiheit sind gewährt und für alle Bürger besteht ein Recht auf Schulbildung und Sport, auf Mindestlohn, Rente, Arbeitslosen- und Krankenversicherung. Das Eigentum hingegen ist sozial gebunden, ein Novum in der Rechtsgeschichte. Die erste syndikalistische Verfassung der Welt wird vom Dichter D'Annunzio mitgetragen, politisch geglättet und poetisch noch ausgeschmückt. In ihr wird die gesamte arbeitende Bevölkerung in 10 Korporationen eingeteilt. Arbeiter und Bauern, Angestellte, Händler, Arbeitgeber, Intellektuelle, Freiberufler und so weiter. Kein Parlament also, sondern diese 10 Korporationen stellen in Fiume die politische Vertretung der Bürger dar. Nur diesen Teil der Verfassung, den Korporatismus, nicht aber die linken Elemente, haben Mussolini und der Faschismus ein Jahrzehnt später in ihre eigene Verfassung, die Carta del Lavoro, übernommen. Kein Wunder, dass Linke wie Alceste de Ambres, die das Fiume-Projekt unterstützten, später zu Gegnern des organisierten Faschismus werden. Und Fiume? Im November 1920 einigen sich die Regierungen Italiens und Jugoslawiens. Dalmatien kommt zu Jugoslawien, fast ganz Istrien zu Italien. Fiume aber soll ein unabhängiger Stadtstaat werden. Wenige Tage nach dieser Einigung schickt die linksliberale italienische Regierung ein Kampfschiff, das die Nationalisten aus Fiume vertreiben soll. Im Dezember 1920 kommt es in Fiume zur Natale di Sangue, zur Blutweihnacht. Auch auf D'Annunzios Wohn- und Regierungssitz werden Kanonenschüsse abgefeuert. Der Dichterfürst überlebt zwar, muss sich aber geschlagen geben. Er und seine Legionäre ziehen ab. Viele seiner Soldaten und Freischärler gehen anschließend zu Mussolini und seinen faschistischen Kampfbünden über. Und Fiume wird zunächst unabhängig, fällt 1924 aber dann doch an Italien. Und dort regieren von 1922 an die Faschisten. Benito Mussolini ist die Nummer 1 in Italien. Gabriele D'Annunzio hingegen zieht sich aus der Politik zurück. Er lässt sich feiern und seinen aufwendigen Lebensstil in einer extravaganten Villa am Gardasee finanzieren. D'Annunzio wird kein Parteifaschist, er geht manchmal sogar auf Distanz zum Duce. Denn er fühlte sich als Kommandant von Fiume von Mussolini einst im Stich gelassen. Trotzdem sieht sich D'Annunzio als geistiger Vater des Faschismus, denn sein Marsch von Ronchi nach Fiume sei damals ganz im Geiste Garibaldis geschehen, der 1862 nach Rom marschiert war. Und er sei somit Vorbild für Mussolinis Marsch nach Rom im Oktober 1922 gewesen. 5 Wochen nach der faschistischen Machtergreifung schreibt D'Annunzio einen Brief an Mussolini, in dem dies anklingt, selbstbewusst, jedoch mit einem leicht misstrauischen Unterton. Aber ist denn in der Bewegung, die man die faschistische nennt, nicht das Beste aus meinem Geist entstanden? Wurde die nationale Erhebung von heute nicht von mir verkündet? Vor, oh weh, 40 Jahren? Und wurde sie nicht vorangebracht durch den Condottiere von Ronchi? Wie könnte ich also dein Gegner sein? Und wie willst du meiner sein? Politisch hat Gabriele D'Annunzio damals nichts mehr zu melden. Aber als Dichter des Vaterlandes wird er weiterhin verehrt und 1924 vom italienischen König sogar geadelt. Am 1. März 1938 stirbt er in seiner Villa. Bis heute gehören seine Gedichte in Italien zur Schullektüre. Seine Rolle als Wegbereiter des europäischen Faschismus wird dabei oft übersehen.